Laute Stimmen schweigen und dunkel wildes Augenmacht. Ein letztes Schimmern in den zieht auch dies der Sonne nach. Noch leuchten ihre Purpurglut. Das Glas.